Peters Herz hämmerte noch immer wie verrückt. Durch die pulsierenden Straßen von Shanghais Innenstadt war ihm die Flucht vor seinen Verfolgern geglückt. Nun sah er sich um. Auf der anderen Straßenseite befand sich eine lange, trutzige Mauer, hinter deren Tordurchgang kleine Bauten mit goldenen, geschwungenen Dächern zu erkennen waren. Eine Menge Menschen trieben sich dort herum, unter anderem mehrere Männer in orange-roten Roben. Ein Tempel, dachte Peter. Das musste eine traditionelle Tempelanlage sein. Vielleicht bot sie Sicherheit, zumindest fürs Erste. Er überquerte die Straße, durchschritt das Tor, hastete eine breite Treppe hinauf und betrat eines der kleinen Häuser mit goldenem Dach. Dabei stieß er mit dem Fuß gegen einen Absatz, stolperte und konnte sich gerade noch fangen. Verflixt. Na, Peter? Katjara, wie hast du mich? Ich meine, wie? Du hast nicht einmal die Türschwelle bemerkt. Konzentrier dich. Genau dafür ist die Schwelle da. Du solltest den Tempelraum mit einem bewussten Schritt betreten, wie du überhaupt bewusst denken und handeln solltest. Aber leider, leider bleibt dafür keine Zeit. Wie hast du mich gefunden? Warst du die ganze Zeit... Du hättest nicht wegrennen sollen. Ich bin hier zu Hause und kenne jeden Stein dieser uralten Stadt.